Also, du hast ja gerade erzählt, wie dein Erlebnis hier als Busfahrerin ist. Denkst du, du hättest es jemals geschafft, in Syrien Busfahrerin zu sein? Nein, da, ehrlich gesagt, nein, weil nie hatte ich glaube, wenn ich dort bin, dann nie, habe ich gar keine Chance, dort eine Busfahrerin zu sein. Der Kultur, der Gesellschaft, die Frauen bei uns, was sie dürfen nicht, wir dürfen, also wir haben fast kein Gerichte, also, weil. Ja, die Frauen bei uns, weiß nicht, wann ich das sagen darf, aber die Frauen bei uns einfach sollen einfach die, also Putzfrauen sein, Mutter sein, also einfach, aber wenn du arbeitest möchtest, vielleicht jetzt gerade also gewechselt oder geändert, aber als ich so dort also gelernt bin und so, da war es ein bisschen schwer. Die Frau nur, die darf nur eine Mutter oder eine Ehefrau sein oder eine Putzfrau zu Hause sein, sonst sie darf nichts sein. Ja, wenn ich dort bin, nee, hatte ich null Chance, dass dort ein Busfahrer zu sein. Du hast ja gerade auch so davon erzählt mit dem Fahrrad. Da kann ich dir auch zum Beispiel was dazu sagen. Bei mir in der Heimat, als ich immer Fahrrad lernen, also ich wollte unbedingt Fahrrad fahren. Und meine Mutter hat mir auch immer gesagt, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Ich wusste aber nicht, warum ich als Frau kein Fahrrad fahren darf. Ich wusste das nie. Und dann, als ich nach Deutschland kam, hat mir eine deutsche Frau ein Fahrrad geschenkt. Aber ich konnte es nicht fahren. Ich bin 12 Jahre alt und ich kann kein Fahrrad fahren. So, ich sehe, wie alle anderen Mädels hier Fahrrad fahren können. Ich kann kein Fahrrad fahren. Ich habe dann Fahrradfahren gelernt und ich habe mich dann mit meiner Mutter darüber unterhalten, weshalb das nicht in Ordnung ist, als Frau Fahrrad zu fahren. Du kennst ja selber die Geschichte, Ja, ich warum. weiß. Und die Antwort, also, Die Antwort dazu einfach, du eine Frau bist oder du ein weil, Mädchen bist, du bist genau, kaputt, du, keine Ahnung, das ist von Jungs. es ist immer, So. du bist eine Frau, du darfst das nicht, er ist ein Junge, er darf das. Und das ist leider. Hevi, sag uns mal eben, wo genau du herkommst. Erzähle uns mal ein bisschen von deinem Hintergrund. Also ich bin aus Syrien, ich bin 2015 nach Deutschland geflüchtet, aufgrund von Krieg und bin seit 2 Jahren in Hamm, Aus welchem Ort bist Kobani, aus Syrien Kobani. Ich bin Kurdin und ja, ich bin jetzt hier in Deutschland, lebe mein Leben hier in Deutschland, mache meine Schule und jetzt mein Abitur und lebe ein viel freieres Leben, als was ich damals in Syrien gelebt habe. Obwohl ich ein Kind war, trotzdem kann ich davon reden, dass ich hier in Deutschland freier lebe, als ich als Kind in Syrien gelebt habe. Und ich weiß, dass du, Manar, genau das Gleiche erlebt hast. Also nicht alles natürlich, aber du hast ungefähr das Gleiche erlebt. Du hast das Gleiche durchgemacht als Frau. Du darfst das nicht, du darfst dies nicht. Dein Vater hat es dir ermöglicht, dass du trotzdem eine tolle Kindheit hast, obwohl du eine Frau bist. Hat er Ja. trotzdem dir ermöglicht, dort in Syrien ein freieres Leben zu haben? Und ist das vielleicht die Motivation, weshalb du hier in Deutschland weiterhin das machen möchtest, was dein Vater dir beigebracht hast, diese Stärke, diese Motivation und Disziplin, das du hast, ist das auch so von deinem Vater hergegeben? Oder ist es, weil du gemerkt hast, so, ey, in Syrien hatte ich nicht diese Chancen, hier in Deutschland habe ich das, also mache ich das auch. Ja, ich kann sagen, auch habe ich das von meinem Vater also gehabt, von meiner Oma sogar auch, weil meine Oma war auch alleine Mutter erziehen, weil mein Opa schon gestorben. Und sie war von 10 Kindern alleine Mutter. Das gucke ich immer so, wie kann so eine Frau, sie war auch sogar 32 Jahre alt, als mein Opa also gestorben ist. Sie war ganz junge Frau und gucke ich immer so mit voller Respekt. Wie kannst du das machen? Wie kannst du 10 Kinder beibringen? Wie kannst du das? Also die war auch also im Arbeiten und so, damit die, also 10 Kinder, also aufbauen, das war für mich ein bisschen hart. Wie kann man das machen? Und also mein Vater, ehrlich gesagt, war auch immer an meiner Seite. Ja, also er war auch mit Gesellschaft anders, ja. Denn er weiß, er akzeptiert das und also nicht alles das darf, aber von anderer Seite auch war immer auch so viel zu viel Sachen beigebracht, dass ich so eine starke Frau danach sein konnte. Ja, er war immer an meiner Seite, ehrlich gesagt. Ja, er war, ja, also ein bisschen, weil ich so ein bisschen so groß geworden bin, ich ab 17, 18, ja, ein bisschen geändert, weil er die Gesellschaft dabei ist, ja. Er konnte nicht einfach, er alleine anders von der Gesellschaft, weil ja, warum lässt du dein Mädchen so Beispiel ohne Hijab? Ja, ich darf das nicht. Ja, mein Vater hat mich nicht gedrückt, aber ich habe viel zu viel gehört danach und sie nerven mich. Beispiel, mein großer Bruder, er lässt mich nicht zur Schule gehen darf, weil ich kein Hijab getragen habe. Ich möchte also mein Studium warten. Ich bin als also Psychotherapeutin also studiert. Also ich bin nicht also bis zu Ende gelernt, aber ja, also zwei Semester kann ich sagen. Aber am Anfang, als ich in der Universität angemeldet habe, hat mir gesagt, wenn du keinen Hijab tragen, dann gehst du nicht. Und für mich war auch, ja, dann habe ich entschieden, also Hijab tragen, besser als ich zu Hause sitzen ohne, also ich möchte auch weiter lernen, ich möchte nicht zu Hause sitzen. Ja, also mein Vater, ich habe das Gefühl, dass mein Vater wollte auch das nicht machen, aber die Gesellschaft war dabei, die Kultur war dabei und er konnte nicht alleine anders sein. Das kann ich das auch akzeptieren. Ja, aber trotzdem hat er mir viel zu viel gegeben, viel zu viel Motivation, viel zu viel beigebracht, damit ich jetzt Mana bin. Gib mal ein Beispiel, eine Geschichte. Eine Geschichte. Beispiel, wenn ihr was kaufen möchte von ihnen selber, ihr schickt mich immer, dass seine Sachen kaufen, seine Sachen erledigen. Beispiel die Autoanmeldung. Ich habe die also einmal angemeldet. Sie hat mir einfach geschickt, geh einfach das machen. Beispiel, wenn ihr Papier möchte von Amt oder so, dann gehe ich immer die Sachen erledigen. Ja, also im Bus auch habe ich ihm viel zu viel geholfen, wenn er etwas reparieren möchte oder etwas ordnen machen möchte. Denn er ruft mich immer, außer meine Geschwister. Ich habe auch 8 Geschwister. Aber er ruft mich immer so, dass komm, ich möchte das heute machen. Also ich möchte deine Hilfe. Und ich helfe ihm gerne. Und war für mich einfach Spaß. Ich war nie also genervt wegen dieser Sache. Weil wenn ihr mich ruft, da fühle ich mich, dass bin ich so die Einzige, dass ihr Vertrauen hat, dass ich ihm helfen kann. Ja, für mich war eine sehr Vorteil, kann ich sagen. Schön. Ja. Also es war so eine gewisse Verbindung zwischen dir und deinem Vater, einfach anders als zwischen deinem Vater und deinen Geschwistern war das so. Ja. Und ist dein Vater auch hier in Deutschland? Nein. Also er ist seit dem Krieg in Syrien 2013 nicht, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wo ist er seit 2013, März 2013. Ich weiß gar nicht von ihm. Ich weiß nicht, wo ist er. Ich weiß nicht, mit wem ist er. Ja, wegen Krieg. Einfach zum Arbeit gegangen und nicht mehr zurück.